Lektion 9. 9a. 9a. А этот разговор происходит на Берлинском кинофестивале. Na, Frau Waldstätter, was glauben Sie, welcher Film gewinnt? Mir gefiel der portugiesische Beitrag am besten. Ich denke, der deutsche Film wird gewinnen. Na, ich weiß ja nicht. Das hat es doch alles schon mal gegeben. Sie sind wie immer viel zu kritisch. Da fällt mir gerade ein, was ich Sie noch fragen wollte. Werden Sie einen Bericht über das neue österreichische Filmprojekt schreiben? Na, ich denke, eine Filmbesprechung wird reichen. Nein, absolut nicht. Es ist wichtig, europäische Koproduktionen ins Gespräch zu bringen, um die Überschwemmung des Marktes mit amerikanischen Filmen einzudämmen. Da haben Sie schon recht, aber Sie sollten das europäische Interesse an Hollywood-Filmen nicht vergessen. Natürlich nicht. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Ну, госпожа Вальштеттер, какой фильм, по-вашему, победит? Na, Frau Waldstätter, was glauben Sie, welcher Film gewinnt? Больше всего мне понравились португальские участники. Mir gefiel der portugiesische Beitrag am besten. Я думаю, что победит немецкий фильм. Ich denke, der deutsche Film wird gewinnen. Ну, это я не знаю. Na, ich weiß ja nicht. Это все уже смотрели. Das hat es doch alles schon mal gegeben. Вы, как всегда, слишком критичны. Sie sind wie immer viel zu kritisch. Я только что вспомнила, что хотела у вас спросить. Da fällt mir gerade ein, was ich Sie noch fragen wollte. Вы напишете репортаж о новом австрийском кинопроекте? Werden Sie einen Bericht über das neue österreichische Filmprojekt schreiben? Думаю, отзыва было бы достаточно. Na, ich denke, eine Filmbesprechung wird reichen. Нет, ни в коем случае. Nein, absolut nicht. Очень важно продвигать совместные европейские проекты, чтобы приостановить заполонение рынка американскими фильмами. Es ist wichtig, europäische Koproduktionen ins Gespräch zu bringen, um die Überschwemmung des Marktes mit amerikanischen Filmen einzudämmen. Вот здесь вы правы. Da haben Sie schon recht. Но не забывайте об интересе Европы к голливудским фильмам. Aber Sie sollten das europäische Interesse an Hollywood-Filmen nicht vergessen. Разумеется, нет. Natürlich nicht.